Du hast mein Leben so reich gemacht, dem heißen Sehnen Erfüllung gebracht. All meine Sünden deckest du zu, an deinem Herzen vertücht die Ruhe. An deinem Herzen vertücht die Ruhe. Du gabst mir Frieden so tief und reich und deine Freude den Strom erhält gleich. Ist drum mein Psalm, mein Jubelgesang, der schönste Ton und der liebste Klang, der schönste Ton und der liebste Klang. Du bist im Kampfe mir Burg und Hort, im wilden Sturme der Ruhe Ort. Du bist mein Retter, du bist mein Führer an deiner Hand, geh ich so sicher durchs Erdenland. Du bist mein Alles, bist Leben und Licht, Herr Jesus Christus, ich